Die heimatbesuche Gruppe der Japan-Koreaner unter Leitung von Cha Ryu-suk legte am 11. Mai an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor. Die Gruppe traf am selben Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.